Dialog 3. Grill, guten Abend. Guten Abend, Frau Grill. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte einen Tisch für heute Abend reservieren. Für wie viele Personen bitte? Nur eine Person bitte. Für wie viel Uhr? Für 9 bitte. Gut, einen Tisch für eine Person um 21 Uhr.